nach einem Besuch am Starnberger See mit ihm in der Lindwurmstraße gehen musste, wo Dr. Braun seine Praxis und auch eine Wohnung hatte. Wir seien miteinander ins Bett gegangen. Beim Anblick seiner Hautflechte habe er sich furchtbar geekelt, sogar einen Frechheit bekommen und ihn gebeten, doch von ihr zu lassen, ihr sei so schlecht. Aber das kann auch die Frau Weigand nur von ihm erfahren. Und das eine Dr. Braun hat, die, Frau Weigand hat die gleiche Hautflechte. Sie nimmt jeden Tag ein dreiviertelstündiges Bad und die beiden, Dr. Braun und Frau Weigand, haben sich immer über dieses Mittel Riasol unterhalten, was beide benutzten. Und nur das ja, kam Weigand auch mit Braun zu sprechen? Ja, natürlich. Frau Weigand ist mit Braun liiert gewesen. Natürlich, die Möglichkeit war doch sehr, sehr groß für ihn und er nahm eben jede Frau, die er kriegen konnte. Sie ist eine gut aussehende Person. Da hat sich Braun auch mit Weigand getroffen? Ja. Wann? Er hat mir gesagt, unmittelbar danach, nachdem wir uns kennenlernten. Und er hätte sofort erkannt, dass die Frau nicht zu mir gepasst hätte. Das hat er auch der Frau Meier erzählt, in meinem Beisein, wie er mich kennengelernt hat. Da könnte man Frau Meier ja nachfragen, was er über Frau Weigand gesagt hat. Also die Frau Weigand gibt bezüglich dieses Abends dann noch weitere Einzelheiten. Und daraufhin soll also, nachdem sie ihn gebeten haben, sie nach Hause zu fahren, hat er erklärt, nicht wahr? Was denkst du dir überhaupt? Ich stelle dir das vor, ich fahre dich nicht nach Hause. Auf ihrer nochmaligen Gebitte sei er dann wütend aufgestanden, habe ihr das Geld von der Straßenbahn hingeschmissen und ihr gesagt, dann können sie auch mit der Straßenbahn nach Hause fahren. Er hätte ihr aber dann doch noch das Geld für ein Taxi gegeben, fuhr sie aber nicht selbst nach Hause. Als sie später wieder wegen der Hautfläche doch der Frau ansprach, ob sie besser geworden sei und so weiter, sagte mir Frau Brüne, er hätte etwas dagegen getan, es sei besser geworden, sie sehe jetzt darüber hinweg, das muss ich halt in Kauf nehmen bei dem Geld und dem Besitz, den der Mann hat. Das sage ich nicht. Nun also nach diesem Gespräch zwischen Ihnen und Frau Weigand, sollen Sie Frau Weigand gebeten haben, einen anonymen Brief an die Adresse der Fräulein Graf zu schreiben. Und Sie lehnen das ab, weil ich vorher schon gesagt habe. Und daraufhin schrieben Sie den Brief in Anwesenheit von Frau Weigand selbst. Sie holten dazu eine Schreibmaschine aus einem anderen Raum ihrer Wohnung. Dann zogen sie weiße Handschuhe an und schrieben einen Brief in absichtlich schlechtem Deutsch. Wobei sie bemerkten, ein paar Fehler müssten sie machen, da man denken müsste, denn den Brief habe ein primitiver Mensch geschrieben. In diesem Brief, und da konnte ich schon verweigern, sogar den Inhalt noch geben, ohne dass sie den Brief gesehen hat, teilten sie den Pilz. Der Brief ist ein Pilz mit. Dass er ein intimes Verhältnis mit Frau Brüne habe, nachts in die Wohnung gehe und dass dies eine Frau sei, die viel Geld habe. Einen Brief hat er sofort wieder erkannt und den anderen nicht. So wusste auch der Brief von mir Grüne Schrift geschrieben. Ja, sie hat ihn ja selbst geschrieben, das muss ich auch wissen. Ja, in ihrer Gegenwart. Nein, in meiner Gegenwart hat sie keinen Brief geschrieben. Sie hätte ich nicht geduldet, dass sie einen anonymen Brief schreibt. Und zwar den Brief vom 4.7.57 gibt die Frau Weigand und haben Sie in Gegenwart von Frau Weigand geschrieben. Dürfte ich mal sehen, ob ich da überhaupt in München war? Könnte man das mal eben feststellen? 4.7.57, ja, das können wir ja mal nachgucken. Das ist ein Siebdruck, wo die 7. das unterste ist. Also es gibt doch welche, die wir uns dann mal anschauen, was wir können, was wir dann nachmachen müssen. Das ist ein Otto Braun mit Jo in Harnhof kennengelernt. Kommt schon raus, das geht nicht. Abends mit Pilz, Regina. Die berühmteste Märchenerzählerin, die es gibt, der Stadt, und das ist unangenehme Frau. Gemeingefährlich. Hätte ich bloß auf Franz Grossi gehört dann. Der hat fünf Minuten mit mir gesprochen und sagt, das ist unmöglich. Kannst du dich nie mit abgeben. Da haben sie am 4. Juli Braun kennengelernt. Anfang Juli 1957. Aber nachmittags haben sie das. haben sie verhaftet. Halb neun, zwischen halb acht und halb neun. Um 7 Uhr hatte ich mit meiner Mutter telefoniert. Ich war nachmittags mit der Weigand. Es war ein furchtbar heißer Tag. Sind wir zu Fuß zum Regina-Gasten gegangen. Und da saßen wir denn. Und nach einiger Zeit entdeckte sie ein Pärchen. Das war eben dieser Dr. Braun mit Frau Klo. Und dann sagte sie zu mir, guck mal, die Frau ist eine Karikatur. Eine ganz große Frau, ganz hager und saß da. Und die beiden zankten sich, das beobachtete sie da und hörte immer, was die da sagten. Und amüsierte sich, dass die beiden Menschen sich zankten. Und dann ging ich um 6 Uhr nach Hause, sie ging mit, weil meine Mutter um 7 Uhr anrief. Oder ich meine Mutter anrief, das weiß ich jetzt nicht mehr. Wir sprachen immer eine Minute nach 7, weil es dann verbilligt ist. Und anschließend wollte sie in den Heimhof gehen. Obwohl ich schnell ein Abendessen bereitet hätte. Und ich war mit Dr. Pilz um 9 Uhr verabredet. Aber eines will ich Ihnen noch vorhalten. Sie haben auch, wie die Frau Weichand erzählt, dies angegeben, dass Sie im Haus Dr. Brauns im Vögeln gewesen sind. Und die Frau Klo hat in der Wohnung in der Lindholmstraße benachtet. Und bei dieser Gelegenheit hatte Dr. Braun in das Haus im Vögeln gezeigt. Es sei ein sehr schönes, großes Grundstück, das Haus selbst und die Einrichtung wären aber unmöglich. Sie würde alles hier rausschmeißen und alles umbauen und völlig neu einrichten. Nein, ich bin nicht. Herr Dr. Braun hat sich ja beim Frau Meyer mal beklagt, fällt mir jetzt ein, dass ich es ablehnte, nach Pöcking zu gehen. Und darauf hat Frau Meyer mir recht gegeben, hat gesagt, ich könnte sie verstehen, dass ich diesen Standpunkt hätte. Ich habe gesagt, ich komme dann nach Pöcking, wenn Frau die Dame des Hauses da ist. Denn ich habe ja nichts zu verbergen, ich bin ja nicht etwa deine Geliebte, sondern ich bin deine Angestellte praktisch. Warum sind Sie dann nie nach Pöcking tatsächlich gegangen? Ja, weil er ist ja auch vermietet. Die Frau Klo, die schmiss ja jeden raus, der überhaupt sich für ihren Otto interessierte. Ja, also dass Sie nicht in Gegenwart von Frau Klo vielleicht das Haus betreten, die er es gar nicht haben wollte, das mag durchaus der Richtigkeit entsprechen. Aber ist es falsch nicht wahr, dass wenn man in Pöcking war, dass Frau Klo hier in München übernachtet hat? Nein, das gibt es nicht. Frau Klo hat, glaube ich, nie in München übernachtet. Warum soll die in München übernachten? Haben Sie in Pöcking niemals den Möbel gesehen? Nein. Ich habe nur haben Sie der Frau Weigand nie erzählt, dass die Einrichtung in Pöcking unmöglich ist? Ich habe von der Einrichtung der Lindwurmstraße gesprochen. Er wollte wissen, wie wertvoll sie wären. Und dann habe ich gesagt, das sind Möbel, die man in jedem Möbelladen kauft, die eben einer Mode unterliegen, die er unbedingt veräußern wollte. Es waren auf Schippendele gemachte Möbel. Die hat er anfertigen lassen. Zu einem horrenden Preis. Und er glaubte, den gleichen noch wieder zu bekommen. Und das habe ich ihm dann ausgeredet. Ja, das Haus selbst und die Einrichtung wären unmöglich. Das kann ich nur auf das Haus in Pöcking beziehen. Denn das Haus in der Lindwurmstraße sind wunderbare Räume in der Lindwurmstraße. Normales Mietshaus. Nein, das sind aber oben eine. Ist eine wunderbare Wohnung. Ja, aber das Haus ist unmöglich, weil das kann man von dem Haus in der Lindwurmstraße nicht sagen. Sondern das Haus ist unmöglich, das kann man nicht von einem Haus im Standort sagen, weil es vielleicht ein bisschen verbaut ist. Nein, das Haus ist unmöglich, der Aufgang in der Lindwurmstraße, der war tatsächlich unmöglich. Das ist ganz bodenflutlich, er ließ nichts machen. So. Das ist ein altes Rentenhaus. Unten ist das Bad drin, das soll sehen. Welches Haus halten Sie dann für unmöglich? Ich habe vielleicht das von dem Lindwurmstraßenhaus. Ich kannte ja Pöcking nicht. Lindwurmstraße sind sehr schöne Wohnungen. Das sind oben eine entzückend große Wohnung, sehr hell und um die Ecke gehend, sehr hübsch, ein Eckhaus. Sehr hübsch. Also dieses Haus wäre dann nicht unmöglich. Und jetzt haben Sie die Möglichkeit. Okay. Also ich sage, das in Pöcking kannte ich ja gar nicht. Ich kannte Pöcking nicht. Aber Sie haben es davon ausgesehen. Kann sein, dass ich weiß es, das glaube ich aber nicht, dass ich da rausgefahren bin, um mir das Haus anzusehen. Er sprach nur von seiner Hütte, die er umbaute. Ja. Sie haben aber gestern erkundet, dass Sie das Haus im Haus gesehen haben. Ja, jetzt, als es fertig ist, Herr Staatsanwalt, nachdem es fertig war, habe ich es 100 Mal gesehen vielleicht. Sie haben gestern Nacht bekundet, dass Sie mal das Haus gesehen haben, als es umgebaut wurde. Ja, natürlich, aber nicht als es vor ihm im Urzustand war. Da war es eine ganz kleine Hütte, denn ich lerne ja Dr. Thornkin, da baute er ja bereits um. Also da haben Sie das Haus gesehen, als es im Bau war? Im Umbau war, ja, so ist es. Ich habe festgestellt, er kam, wie ich ihn kennenlernte, sagte er, war sehr dunkelbraun, er kam gerade von Spanien mit Herrn Feleki, das war ein Architekt, und mit dem hatte er sich seinen spanischen Besitz da oben angesehen, und er sollte dort bauen, und es hatte furchtbar Streitigkeiten gegeben, es muss eine entsetzliche Reise gewesen sein im Wagen des Herrn Feleki, und er war voll des Zorns, und dieser Herr Feleki, ein Ungar, der baute jetzt das um, und er kriegte monatlich schon 300 Mark prophylaktisch. Der Herr Feleki, damit ihm was einfallen sollte, und der hatte nur die Pläne, und es war angefangen, und die Pläne wurden mir gezeigt, ja. Und so war es. Ja, dann muss ich die Übernehmung jetzt abbrechen, und werde ich heute Nachmittag, wenn Sie wünschen, es fortsetzen. Aber erst nachdem der Ermittlungsrichter Sie gehört hat, den muss ich die Akten in der Zwischenzeit geben. Da kann ich ja die Akten gar nicht durchreißen. Ja. Das kann er sich nicht erreichen. Der große Unglück brauchte er tagelang, um diese durchzuarbeiten. Zumindest ein ganzes Tag kann er nichts anderes tun. Ich muss es aber. Das Gesetz schreibt die Vorführung von Ermittlungsrichter vor. Herr Staatsanwalt, noch mal Gnade vor Recht. Nein, das bitte. Kann nicht irgendetwas Unrechtes tun. Sie werden in Bälde feststellen, dass diese Weigand mich unglaublich verleumdet hat. Dann muss ich hier tagelang sitzen und warten darauf. Das ist wirklich ein... Das, was ich festgestellt habe, sind übereinstimmende Zeugenaussagen. Ohne gegen Sie allein etwas anderes zu haben. Zum Beispiel mit dem Verkauf des Grundstücks und dem Treffen an den Mordern. Ich weiß nicht, was Sie da verkaufen. Und wie soll ich, wenn meine Mutter im Sterben liegt, mich mit Dr. Braun treffen und sein Grundstück verkaufen wollen? Das ist doch so abwegig, etwas wert ist. Ist bestimmt nicht so. Ich kann es nicht anders sagen. Also ich selbst bin mir in meiner Überzeugung sicher. Aber wie gesagt, überzeugen kann ja auch einmal was reden, aber ich persönlich bin jedenfalls von einer bestimmten Ansicht überzeugt. Ich werde mir dieses Notizbuch nochmal jetzt über Mittag ansehen. Ich muss dir sagen, dass es einen Ermittlungsrichter geben wird, nachher, wenn es dann vorgeführt, und dann würde ich die Vernehmung fortsetzen. Es sind immer noch ein paar Punkte drin, die durchaus geklärt werden müssen. Ich weiß jetzt aber nicht, wie lange der Ermittlungsrichter zu der Vernehmung braucht. Ich werde anrufen, wenn Sie die Vernehmung heute nicht mehr fortsetzen wollen, sondern erst morgen, soll es mir recht sein, wie Sie das meinen. Ich bin nicht bei Ihnen natürlich davon lassen. Ich bin nicht vollkommen bei Ihnen. Also mir ist es gleich, es wäre vielleicht nicht unzweckmäßig, wenn wir die Vernehmung erst morgen fortsetzen. Einen ganzen Tag vernommen zu werden, ist wohl für Sie etwas anstrengend. Außerdem hat man natürlich auch dann Zeit, das geschrieben, das muss ja auch immer geschrieben werden, was man da abgeschrieben hat. Und bei einer fortgehenden Vernehmung hätte ich dann nebenbei nicht geschrieben, was ein bestimmter Kram ist. Also ich würde vorschlagen, dass wir die Vernehmung morgen früh wieder um 8:30 Uhr fortsetzen. Also der Ermittlungsrichter kann nichts anderes machen, als hat viel zu nichts zu bestätigen gebracht. Der kennt ihn dann gar nicht. Der kennt auch gar nicht. Na, der bestätigt ihn nicht, sondern oh ja. Öffnet ihn und ihn erklärt. Ach, öffnet zunächst, ja. Und es ist zweckmäßig, wie Frau Dr. gesagt hat, wenn wir dann mündliche Haftprüfungstermin beantragen, das halte ich für besser. Das ist so geworden, das ist ein Verfahren nach der Strafprozessordnung. Mit dem Ermittlungsrichter und ich, nicht wahr, dann werden die Dinge hier geprüft. Die werden gehört dazu, wir können unsere Einbindung und so weiter bringen, nicht wahr? Und da geht es um die Frage, ob der Haftbefehl aufrechtzuerhalten ist oder nicht. Genau. Nach meiner Auffassung kann das sein, wenn überhaupt das vorliegt, hier, wenn die Vernehmung beendet ist. Das ist ja noch nichts festgehalten, weil das Fräulein kann ja noch gar nicht geschrieben haben. Es ist kannst du ja noch nicht geschrieben haben, es gibt ja eine Spurenkontrolle, noch nichts. Also das, was hier jetzt von Ihnen in einer Erfahrung gesagt wird, das muss irgendeiner beschrieben werden. Und schon aus diesem Grund halte ich es für zweckmäßig, wenn wir heute Nachmittag mal hier in der Vernehmung eine Pause machen, was insofern auch zweckmäßig ist, weil wir zunächst vom Ermittlungsrichter vernommen werden. Dann muss ich die Akten ansehen, er wird vorher drei mit der Vernehmung nicht beginnen. Und dann dauert es etwa mindestens eine Stunde, sicherlich nehme ich an, und um 15:30 mit einer neuen Vernehmung dann hier wieder von vorne zu beginnen, das ist vielleicht nicht gerade zweckmäßig. Das ist auch wahrscheinlich für nicht zweckmäßig. Bitte vielleicht, dass man dann fertig heute. Nein, ich kann nicht, nicht liegen. Gut sein möglich. Meine Bankscheiben herstarten, aber sie kann nicht, was ich heute wenn Sie krank sind, können Sie in die Krankenabteilung kommen, die aber nicht hier ist, sondern in Stadtheim. Ach nein, Gottes Willen. Das ist ja entsetzlich. Ist das nicht entsetzlich? Also ich stehe jederzeit zur Verfügung. Würde ich einfach nicht mehr. Wir werden heute, ich muss jetzt auch mal sagen, geschrieben muss auch sein. Es muss einmal geschrieben werden. Dann verstehe ich. Selbst wenn ein mündiger Haftbrechungstermin kommt oder eine Haftbeschwerde, irgendwas, ein Antrag wieder gestellt. Ja, das ist selbstverständlich, natürlich, ganz klar. Ja. Dann so eine Antrag. Ja. Einfach geschrieben werden muss es, das muss ich erstatten. Und vor der Verbescheidung einer Beschwerde oder vor dem mündlichen Haftbrechungstermin müssen die Protokolle da sein. Ja. Vorher Beschwerde einzulegen, wird zwecklos brauchen. Aber das nicht kennt. Der Richter, der Herr Staatsanwalt, entscheidet ja nicht um die Haftbeschwerde. Entscheidet ja, wenn wir einlegen, nicht waren sich der Richter bzw. dann nicht. Ach, nur wenn ich überzeugt bin, dass Sie an sich unschuldig sind, werde ich den Antrag stellen, den Haftbefehl aufzuheben und den Haftbefehl als Vollzug zu stellen. Warum sind Sie nicht überzeugt? Ja. Also, Herr Sack, darf ich mal fragen, ist inzwischen der vernommen worden, der Herr in Bonn? Der Wach, darüber habe ich noch keine Unterlage. Er ist vernommen worden, das weiß ich. Aber ich habe über seine Vernehmung keine Unterlage. Sie sind nämlich nicht nur bei der Vernehmung, mit der Vernehmung Fehrbach beauftragt, sondern auch noch mit weiteren Vernehmungen. Über sein Alibi, ja? Bitte? Über sein Alibi, nicht offenbar. Das ist schon auch geschehen, aber das ist sowieso immer formal, nicht wahr? Ja. Auch in Ihrem Verwandtenkreis werden noch Vernehmungen durchgeführt. Meine Brüder. Ach, ja, Herr Stappenberg, diese Vernehmungen müssen durchgeführt werden. Auch die Alibi-Überprüfung noch einmal im Fußstatt, die in die Haft mitgenommen ist. Also jedes Alibi, das Sie bisher mir gezeigt haben oder angegeben haben, war nichts dran, das war falsch. Jetzt ist aber doch nur ein Pech meinerseits, wenn die Menschen sich nicht daran erinnern. Vielleicht, wenn da die 20, 30 Leute dastehen, dann würde ich vielleicht den einen oder anderen rauspicken können. Ich weiß es nicht. Das ist ja eine große, große Tankstelle. Ist die größte auf der ganzen Strecke. Wie viele das würde eingehen. Anhand des Buches überprüft, an diesem Tag. Wie viele Leute arbeiten da? Vielleicht 20, nicht? Ja, das weiß ich nicht. Jedenfalls es kommen für die Nacht nur zwei Leute als Tankwart in Frage. Die haben Dienst in dieser Nacht. Wann beginnen die? Aber das wird nochmals, sie werden nochmals vernommen, also sind bereits vernommen worden, glaube ich. Und das Ergebnis wird vielleicht heute, glaubst du nicht heute, das wird nicht im Nacht sein. Aber wahrscheinlich im Laufe des morgigen Tages. Haben Sie auch noch mal bei der Bundesbahn? Das wird heute Donnerstag geprüft, da habe ich auch noch keine Nachricht. Ja. Meine, vielleicht könnte der Schaffner, der muss ja vermitteln gewesen, weil er damals Dienst gehabt hat. Ja, oberflächliche Erkundigung wurde eingezogen und da wurde angegeben, dass die Meldungen des Schaffners nicht nach dem verkauften Hafen, sondern nach den von ihm gezählten Personen. Weil er durch den Zug durchgeht und sämtliche Fahrkarten kontrolliert und beim Kontrollieren der Fahrkarten zählt erst nicht. Und aus diesem Grund werden die Fahrgäste in jedem neuen Bereich einer Bundesbahndirektion von neuem gezählt und aus diesem Grund haben wir Berichte und Nachrichten über die Besetzung des Zuges von jedem neuen Direktionsbereich. Und warum ist in Köln ein Sonderzug eingesetzt worden, wenn der andere gähnend leer ist? Die beiden sind fahren immer. Die Frau meinte doch einen extra neuen Zug. Nein, es ist ein extra Zug eingesetzt worden. Ein Sonderzug. Was ja manchmal Professor. Ein großer Sonderzug ist eingesetzt worden. Was ja manchmal Professor. Und also darüber bekomme ich Nachricht heute Nachmittag. Hoffe ich nehme an, dass es da ist. Aber das dann wird Herr Müller morgen erhalten, dann wissen wir auch, ich habe da, also, glaube ich, im Kopf, was da drin steht in den Protokollen, aber es muss natürlich auch die 10 zum 8. kommen und andere, die 8. und 10. müssen ja weiter bei der Benedikt Freiwand Unterlagen haben. Ich bin aber der Ansicht, dass das, was in den Protokollen ständig aktiviert ist, natürlich zur Protokollierung genügt und es nicht erforderlich ist, alle Aussagen vom Band weg abzuschreiben. Mir ist es klar, das Band wird selbstverständlich zur Kontrolle über die Aussage aufbewahrt. Und es kann jederzeit danach geprüft werden, ob das, was im Protokoll geschrieben steht, auch tatsächlich gesprochen wurde. Also, Frau Grüne, in der Zeit ab 2 Uhr müssen Sie sich hier für das Polizeipräsidium zur Verfügung stellen, dann werden Sie erkennungsdienstlich behandelt. Sodass also in der Zeit, in der der Ermittlungsrichter die Akten durchliest, eine Überprüfung durch die hiesige Stadtpolizei erfolgt. Das gehört auch dazu, ne? Das ist an sich eine allgemeine Überprüfung, die in jedem Fall gemacht werden. Aber das ist doch nicht Ihre Vermutung. Ich kann auch eine Vermutung Ist eine wundervolle Kombination, nicht wahr? Das hat sich vorher nicht wahr. Hier ist eine. Ich habe im Augenblick nur eine stichhaltige Gründe dafür, dass Sie vielleicht mit einem anderen getan haben. Gute Herr. Oh, er scheint sehr, sehr viel gesprochen zu haben. Wissen, wenn einer mehrere Freunde hat, nicht wahr? Dann dachte der eine das, der andere das. Und erzählt die tollsten Geschichten. Das muss man immer wieder. Natürlich, ist schon möglich, doch. An dem Tag. Ist schon durchaus möglich, dass er es gesagt hat. Dann kommt noch der Brief, nicht wahr? Ja. Ja, aber da ist der Brief ist von mir geschrieben, nicht wahr? Das kann man nicht. Da ist noch kein Beweis. Ich weiß noch gar nicht. Ich kann nicht denken. Das heißt, ich schreibe mich in der Folge. Ich habe mir gestern Abend überlegt, der Brief soll an sich, wenn ich recht verstanden habe, gefunden worden sein im Schreibtisch, nicht? Ja, im Sekretär. Im Sekretär, ja, Frau Klo. Jetzt soll man sich... Und dann ist er herausgekommen, dass er am Tisch und die Brille der Frau Klo da kam. Wann ist er rausgekommen? Am Tag, als die Polizei, das heißt, der Polizeibeamte hat ihn herausgenommen und auf dem Tisch gelegt. Aber nach unverständlichen Gründen... Die, genau. Also, der Polizeibeamte hat an sich den Brief gefunden im Schreibtisch, im Sekretär, stimmt das so? Gefunden, ich war dann rausgekommen. Jetzt habe ich mir an sich folgendes überlegt, Herr Sagen. Wenn dieser betreffende Mann an dem betreffenden Tag, ich weiß, sagen wir mal, wäre der X gewesen, der F gewesen, mit diesem Brief gekommen wäre, glauben Sie denn, Herr Essen Staatsanwalt, dass dann die Frau Klo erst diesen Brief in den Schreibtisch getan hätte, um dann mit dem Mann in den Keller zu gehen und sich da schießen zu lassen? Das halte ich für unmöglich, muss ich ganz ehrlich sagen. Deshalb kommt dann diese Geschichte mit dem Brief nicht mal außerordentlich spanisch vor. Dass